danke dir, dass du mich liebst, dass du immer noch die Schuld vergibst. Danke für den Sonnenschein, für die Freude, für das Leid. Dir nur danken wir alle Zeit. Ich bin so oft getrieben mit der Zeit, dass ich das Dankeschön vergessen hab. Ich bin nun hier und bitte dich, vergib mir diese Schuld. Danke, du hast für mich so viel Geduld. Hey, ich danke dir, dass du mich liebst, dass du immer noch für den Sonnenschein, für die Freude, für das Leid, dir nur danken wir alle Zeit. Herr, ich danke dir oft nur mit meinem Mund. Dabei vergesse ich, dass du viel mehr von mir haben willst. Du willst mein Leben als Dankeschön für das, was du dort am Kreuz auf Golgatha für mich getan hast. Nimm es. Dir gehört es. Hey, ich danke dir, dass du mich liebst, dass du immer noch die Schuld vergibst. Danke für den Sonnenschein, für die Freude, für das Leid. Dir nur danken wir alle Zeit. Mein Freund, ich stell dir jetzt deine Frage. Wie sieht dein Dankeschön gegenüber Jesus aus? Und wenn du dich hier siehst, dann komm und danke jetzt mit uns, denn das ist der Weg zum Heil für uns. Hey, ich danke dir, dass du mich liebst, dass du immer noch Schuld vergibst. Danke für den Sonnenschein, für die Freude, für das Leid. Dir nur danken wir alle Zeit.